Oh, oh, oh, oh, oh, oh, meine Spontanität ist nicht angeschlossen. Er liegt mit seiner Frau im Bett? Plötzlich springt er auf und schreit. Komm, Vibe, lass Pogo tanzen. Die Farbe hat drei Hörner am Kopf. Ich lass mir wachsen, ein Zopf. Das kann doch nicht wahr sein. Sind wir nur der Schein? Meine Identität nicht echt? Ist es irgendwem nicht recht? Doch keine Logik? Die falsche Pädagogik? Mein Verstand außer Rand und Band. Hand in Hand mit mir auf dem Festland. Bitte hör auf zu denken. Fang an, Liebe zu schenken. Orientierungslos ziehe ich umher. Doch da, oh weh, ein Ding aus Silber. Das ist die Aluhut, Akbar. Was? Das ist der Aluhut, Akbar? Nein, das ist die Aluhut, Akbar. Schnell, in die nächste Aluhut, Akbar. In die nächste. Ich muss meinen Feinsinn trainieren, um den Schlüssel zu dekodieren. Klarsicht, du Wicht. Ich brauche mehr Licht. Wo ist die Gesetzmäßigkeit? Ich bekomme sonst Streit mit der menschlichen Zeit. Das haben sie noch nie verstanden. Ihnen kam das übersinnliche Sein abhanden. Chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chic